1000 Klettermannen rauten die deutsche Bank aus. Regierungsvertreter, Pyromanen vernichten uns aus ihren Scheißhaus. Macht ihr Fotzen, Huren, Söhne, Grinsen, krank zu niedrig, Öl aus ihrem Scheißhaus. Warum hat er uns diese Diebe geschickt? Gottverdammter Christus, die halbe Welt ist gehirngefickt. Tausend Kleptomanen verspielten ganze Staaten. Gehirngeschickten Affenkindern ließen wir uns verarschen. Analysten, Ego-Wichser treiben es mit Spaß die Spekulanten. Lass sie uns erschießen, diese ätzenden Gewinngaranten. Warum hat er uns diese Diebe geschickt? Gottverdammter Christus, die halbe Welt ist gehirngefickt. Tausend Kleptomanen litten unter räuberischen Schwachsinn. Und ihre Spatzenhirne waren voll von Wahn und Flachsinn. Widerliche Freundesratten, hier verwundete Diebesbande. Ganze Kapital mag eine große Affenschande.